Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Grüezi Zeilenende. Hi. Willkommen, wir sprechen über die Schweiz im Rahmen unseres. Wir reden über Länder, die an der Fußball-Europameisterschaft teilnehmen und gegen die Deutschland spielt, aber wir reden nicht über Fußball. Ja, genau. Und der Schweizer Verwandte des kanadischen Grizzlybären ist ja bekanntermaßen der Grüßlibär. Der Grüßlibär. So, damit haben wir so wirklich die Talsohle des Humors erreicht. Es hat schon damit angefangen, dass du wieder Dialekte nachgeahmt hast. Das ist uns jetzt sehr lange erspart geblieben, quasi zwei Folgen lang. Und kaum hast du die Gelegenheit, packst du sie auch beim Schopfe, schlägst einen Ricola und machst hier. Ich glaube übrigens, die Schweizer haben Ricola nur erfunden, weil dieses viele machen einfach auf den Rachen geht. Ja, aber bei Ricola kannst du ja ganz gut Schleim abbauen. Ja gut, kann man auch. Und ich glaube auch, die deutsche Synchro von Ernie war auch einfach ein Schweizer. Das war der Emil. Möglich. Genau, Emil ist ja wahrscheinlich auch einer der bekanntesten Schweizer, die wir haben, wenn es nicht DJ Bobo ist. Oder? Was wissen wir denn über die Schweiz? Die Schweiz gibt seit? Die Schweiz gibt es irgendwie so einen Ausfluss aus dem 30-jährigen Krieg. Nee. Eigentlich ist doch die Eidgenossenschaft älter, oder? Ja, aber dass die als unabhängiges Staatsgebilde für sich bestehen. Achso, ja, weil ich denke gerade, die Eidgenossenschaft ist ja, war 13. Ist ja auch, Jahrhundert irgendwann da. Ist ja auch die Story bei Wilhelm Tell, dass der da durch diese hohle Gasse kommt. Das ist ja ein Österreicher. Du meinst der Herr Gessler? Ja, genau. Das war ein Österreicher. Ja, ja, da geht es ja darum, dass man irgendwie diesem Hut Tribut zollen soll. Und das ist irgendwie eine Metapher auf die Krone des Österreich, des deutschen Kaisers. War der schon damals am Start? Natürlich. War damals der Österreicher schon am Zug? Okay. Der Österreicher ist immer am Zug. 13. Jahrhundert war doch Schweiz Gründung. Also Eidgenossenschaft. Ja, aber die ganze Wilhelm Tell-Nummer ist doch noch nicht ganz so alt. Nein. Egal. Aber trotzdem, wirklich, dass sie unabhängig als, dass sie, also beziehungsweise letzten Endes war die ganze Sache gerafft. Man war damit beschäftigt, eine neue Friedensordnung für Europa zu schaffen, und für die Schweiz hat sich einfach keiner interessiert, deshalb sind die quasi unabhängig geworden. Das ist long story short. Ja, ich weiß, dass sie seit 1815 an keinem Krieg mehr teilgenommen haben. Das weiß ich, weil Wiener Kongress. Und ich glaube, seitdem haben die nirgends mehr irgendwie sich dann mit eingemischt. Dann haben sie irgendwie gesagt, okay, wisst ihr was, also die Nummer mit Napoleon. Also, den habt ihr geschlagen und dann gab es nochmal einen Versuch. Leute, wir halten uns jetzt einfach aus dieser ganzen Scheiße raus, weil wenn du einmal einen Despoten irgendwie gekillt hast, kann der ja doch wiederkommen. Nee, das machen wir nicht mehr. Also, auch deswegen nicht als 1815. Söldner? Das weiß ich gar nicht, ob die als Söldner. Naja, gut, sie haben ihre Schweizer Garde. Ja, ich meine, also sind bis heute als Söldner tätig. Also, der Vatikan führt jetzt nicht unbedingt so viele Kriege, aber es kann ja sein, dass es irgendwie auch so Schweizer Garde für, keine Ahnung, Wladimir Putin gibt oder sowas. Willst du was wirklich Paradoxes über die Schweiz wissen? Eigentlich nicht, aber du wirst es ja trotzdem erzählen. Nee, wir wissen ja gar nicht so viel über die Schweiz. Wobei, man muss dazu sagen, die Flagge ist ein großes Plus. Ja, gut. Ja gut, aber dass wir so wenig über die Schweiz wissen, liegt halt auch daran, dass die Schweiz halt generell unter das Bankgeheimnis fällt. Gut, also das ist für den großen Plus. Der Witz kam nie so an. Gut, die Schweiz ist ein großes Plus, ja. Flaggentechnisch, ja. Das ist eine rote Flagge. Ja. Mit einem weißen Kreuz. Ja. Weißt du, was auch in der Schweiz ist? Das Rote Kreuz, was das Ganze invertiert ist. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes. Mhm. Also ein rotes Kreuz auf weißem Grund. Ja. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja. Was ist eigentlich diese Genfer Konvention? Erklär doch mal. Keine Ahnung. Kurz noch Fun Fact zur Schweizer Flagge. Eine der wenigen Flaggen, die quadratisch sind. Aber gut. Und praktisch. Ja, und praktisch. Das Seitenverhältnis bei Längsflaggen variiert meistens so ein bisschen. Das ist von Land zu Land ein Ticken unterschiedlich, aber quadratisch sieht man selten. 3 zu 5 oder 2 zu 3? Ja, aber es variiert. Ja, Deutschland ist 3 zu 5 und Frankreich und Italien sind beispielsweise 3 zu 2. Also. Belgien dürfte auch. Ja, ist auch eine Trikolore, 3 zu 2. Ja, also nee, aber auch dann, auch selbst wenn es so Längsflaggen sind, kann es unter Umständen sein, dass aus historischen Gründen sowas wie Deutschland und Niederlande, dass das genaue Seitenverhältnis tatsächlich unterschiedlich ist. Gut, was wissen wir noch? Längste Eisenbahntunnel, glaube ich, Gotthard. Ja. Hübscher Zug mit Panoramafenstern. Hübscher Zug mit Panoramafenstern? Glacier Express. Kannst du dann durch die Schweizer Alpen im Panoramawagen fahren. Oh, cool. Okay. Mhm. Also der Gletscher Express quasi. Ja, genau. Relativ viele Zahnradbahnen. Also quasi Stuttgart ist quasi die nördlichste Stadt der Schweiz. Zahnradbahn, wie viele hat's da? Zahlen habe ich nicht, aber sieht man relativ häufig, weil so Berge halt sind halt meistens steil, zumindest in der Schweiz. Ja, aber du kannst doch einfach einen Tunnel durchbohren. Ja, sag mal, aber auf den Trip ist man erst später gekommen. Okay. Außerdem wohnen ja oben. Also der Almöhi muss ja auch einmal die Woche auf den Markt, um den Ziegenpeter zu verkaufen. Gut, was wissen wir noch über die Schweiz? Wir wissen, dass da dieses Weltwirtschaftsforum ist. Ja. Da, wo die und Leute sonst Skifahren. Echt? Davos ist doch auch ein relativ bekannter Wintersportort. Ja, aber ich würde schon sagen, fürs Weltwirtschaftsforum ist es bekannter. Es kommt drauf an, wo deine Prioritäten sind. Ob du dich jetzt für Verschwörungstheorien interessierst oder für Skifahren. Na, Skifahren ist dann eher sowas wie St. Moritz oder sowas, oder? Kommt drauf an. St. Moritz ist in der Schweiz. Ja? Nein? Ja. Nein, St. Moritz schon. Ist das Schweiz? Ja, ja. St. Moritz ist schon, glaube ich, Schweiz, oder? Nicht? Ich glaube nicht. Nicht? Okay. Aber das ist, keine Ahnung, das ist irgendwie alles Restdeutschland. Gut, was wissen wir noch über die Schweiz? Wenn du beim Käsefondue das dritte Mal dein Brot in den Kessel fallen lässt, dann wirst du in den See geschmissen. Wer sagt das? Das hast du ChatGPT gefragt. Nein, das kommt in Asterix bei den Schweizern vor. Ah ja, okay. Der wichtigste Fakt über die Schweizer. Ich weiß gar nicht mehr, das erste Mal weiß ich gar nicht, das erste Mal, dann beim zweiten Mal wird man, glaube ich, ausgepeitscht und wenn man beim dritten Mal sein Brot wieder verloren hat, dann wird man in den See geschmissen. In welchen? Die Schweizer haben einen Arsch voll Seen, ne? Ja. Wahrscheinlich über den Genfersee, weil der Genfersee ist ja sehr berühmt und wurde auch in der Rockmusik besungen. Wurde er? Was ist es? Smoke on the Water. We all came down from Montreal to the Lake Geneva shoreline. Smoke on the Water, da geht's um den Genfersee. From Montreal? Montreux. Ach so, von Montreux. Ah, da waren sie bei der Comedy-Veranstaltung in Montreux und haben dann am Genfer See rumgechillt. Ja. Okay, ist Käsefondue das Nationalgericht? Würdest du das sagen? Ich wüsste es nämlich nicht, was das Nationalgericht der Schweiz ist. Also Käse, viel Käse, klar, aber Käsefondue? Entweder Käsefondue oder Rösti oder Zürcher Geschnetzeltes. Warte mal, haben die Österreicher nicht auch diesen... Sogar Kirschtorte vielleicht noch? Nee, lass mal überlegen. Die haben doch auch diese Grieß-Dinge, so Grießnocken und so Zeug. Wie mich gerade das? Aber nee, Nationalgericht, Käsefondue war, oder? Ich bin für Käsefondue auf jeden Fall. Oder Rösti, ja. Oder hier das andere mit geschmolzenem Käse und Kartoffeln. Raclette. Raclette. Aber nicht, ich glaube, die Schweizer haben, glaube ich, Silvester erfunden, um ihr Raclette zu vermarkten. Ja, und den Valentinstag, um dann ihre Schokolade loszuwerden, oder was? Nee. Schweizer Schokolade zu Ostern. Und zu Weihnachten. Ah, aber nur, wenn ein Glöckchen dranhängt. Gut. Was kann man noch über die Schweiz sagen? Sie haben so einen ganz kleinen Rechtstrall in ihrer direkten Demokratie. Sie haben nicht direkte Demokratie? Ja. Nur haben sie da so einen ganz leichten Rechtstrall drin. Das ist richtig. Weil, wenn du irgendwie fragst, wollen wir mal überlegen, hier Minarette zu verbieten? Dann sagen die Schweizer ja, gerne. Und wenn keiner ein Minarett braucht, sagen, oh ja, können wir machen. Mhm. Warum eigentlich nicht? Genau. Die Schweizer machen sich auch einen Spaß daraus, Laugenstangen und Laugenbrezeln sehr geil zu belegen, dass man sich dann auch unterschiedliche Sorten aussuchen darf. Das Geilste ist aber Laugenstange mit ein Stück Schokolade in der Mitte. Mhm. Ich sag mal so. Meine Kindheit bestand darin, ein Laugewegli zu nehmen, da Finger nahe zu stecken, das Innere einmal rauszupulen, zu verspeisen und dann ein Milky Way rein und dann einmal drauf und dann hast du das, was du quasi so als Schaumkuss-Dachi kennst oder sowas. Dickmannsbrötchen. Dickmannsbrötchen, genau. War in meiner Kindheit das Milky Way Laugewegli. Ja. Also die Schweizer haben auch eine Laugenbackkultur? Offenbar ja. Es gibt da so, die gehören, glaube ich, tatsächlich auch dem gleichen Typen wie Backwerk. Gibt es dann auch so als Kette. Und kriegst du dann so lustig belegt mit verschiedenen, und du kriegst dann eine Käsebrezel auch, kannst du entscheiden, ob du die mit Cheddar überbacken haben möchtest oder mit Allgäuer Emmentaler oder so. Das ist schon ziemlich nice. Hab ich schon mal von meinem Laugenbrezel-Erlebnis eigentlich in Halle erzählt? Ich habe ein bisschen Angst vor der Tatsache, dass Laugenbrezeln in Halle. Aber erzähl es hier. Also, wir saßen in Halle in einer Gastronomie, die Außengastronomie hatte. Und ich bestellte mir, weil ich dachte, naja, du bist neu hier, probierst du mal, wie hier die Laugen, wie hier die Butterbrezeln sind. Oh Gott. Und ich bekam eine Brezel und guckte sie mir an und hab dann den Kellner gefragt, ob die Butter eigentlich nur so ein Gedanke war. Lass mich raten. Ja. Oder möchtest du erst zu Ende erzählen? Nee, rate ruhig. Sind das in den Ring reingespritzt, oder? Also ins dicke Ende. Genau. In den Bauch werden so 5 Kanülen reingesteckt und dann wird warme Butter hineingelassen. Und dann wird es wieder rausgezogen und dann ist... Ich muss dazu sagen... Ich bin ja aus einer anderen Zeit quasi. In dieser Zeit nahm man eine Laugenbrezel, schnitt sie auf am Bauch quasi. Also es gibt ja so Kreuz, Knöpfle und den Bauch. Der Bauch ist da, wo quasi die fette Masse an der Brezel ist. Die Knöpfle sind da, wo die die Wicklung quasi die den Bauch abgrenzt und das Kreuzel ist quasi das dazwischen. Mhm. So. Und dieser Bauch, den hat man aufgeschnitten. Meistens hat man so die Knöpfle so mitgenommen, dass es gerade so geht. Und dann hat man da quasi einen Klumpen Butter genommen. Und von diesem Klumpen Butter, vielleicht, keine Ahnung, einen halben Zentimeter dick die Butter einfach abgeschnitten oder einen Zentimeter dick die Butter abgeschnitten und dann auf die Butterbrezel gelegt. Mhm. Und zwar so, dass es wirklich anständig belegt war. Und wenn du in eine Butterbrezel gebissen hast in meiner Kindheit, dann hast du auch tatsächlich deine Zähne, deinen Zahnabdruck in der Butter gesehen. Mhm. Also du wusstest, ich habe Zähne, denn ich sehe in der Butter meinen Zahnabdruck. Und es hat uns nicht geschadet, um es mal so zu sagen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn du aber diese reingespritzte Butter als Butter nimmst, dann der einzige Vorteil ist, dass sie warm ist. Das ist aber auch das Einzige, was daran cool ist, weil es ist tatsächlich sehr, sehr wenig Butter. Und wenn du aber heutzutage eine Butterbrezel irgendwo bestellst, kriegst du auch so eine Brezel, die ist so ein bisschen aufgeschnitten, da hat man so ein Messer genommen und dann kriegst du so den Hauch einer Butterschicht. Weil du könntest laktoseintolerant sein. Ich glaube, das ist echt die Angst, dass du laktoseintolerant sein könntest. Und deswegen sind die so sparsam mit der Butter. Dass du quasi auf dem Heimweg, wenn du deine Butterbrezel verspeichern hättest, schon der Gehweg zuscheißt. Wahrscheinlich, ja. Ganz plump zu sagen. Und deswegen, also man muss dazu sagen, Bäcker sind heutzutage tatsächlich sehr, sehr sensibel. Die Preise sind zwar gestiegen, als würden sie den ganzen Butterklumpen drauflegen. Ohne Scheiß, eine Brezel für 1,85? Und eine Butterbrezel in Höhen, da willst du gar nicht hin? Ich habe mehr als 1,50 habe ich für meine Brezel zuletzt nicht gezahlt. Ja, dann ist die Leipziger Brezel hier wahrscheinlich einfach so eine richtige Deluxe-Brezel. Nee, die muss halt einfach importiert werden. Das ist für teuer Geld. Ja, genau. Hier kostet eine Brezel 1,85, Alter. Ja. Da bist du ja arm. Selber schuld. Für meine Verwandtschaft war Butterbrezel ja, bis ich sie mit Butterbrezel bekannt gemacht habe, eine süße Brezel. Also so aus süßem Hefeteig. Süßer Hefeteig. Ja. So wie, so ähnlich wie ein Neujahrsbrezeln. Ach, oh Gott. Oh mein Gott. Das war deren Vorstellung von einer Butterbrezel. Sie waren etwas irritiert. Gut, aber wir sind weg von der Schweiz. Was wissen wir noch über die Schweiz? Ich wüsste jetzt noch, dass es dort das Matterhorn gibt. Das ist ja auch irgendwie so. Und sie haben Schokolade erfunden, die Zähne die den Gaumen vernichten soll. Bei Menschen, die zu doof sind, Toblerone abzubrechen. Ah, okay. Martina. Manche Menschen nehmen doch die Toblerone, stecken sie in den Mund und beißen dann ab. Ja. Und schieben sich dann einen Zinken in den Gaumen. Ja. Warum? Dass du weil Menschen Schokolade abbeißen wollen. Ja, wenn du die Toblerone perfekt nehmen kannst und einfach nur drücken, also so draufdrücken, dann hast du sofort ein Stückchen davon in der Hand, weil es super knackt und abbricht. Ja, ja. Die Toblerone hat ja auch nur die Form, damit man die Kekse, die man zu der Schokolade isst, da rein lagern kann. Okay. Das ist zumindest meine Theorie dazu. Ovomaltine haben sie auch erfunden, womit man zwar nicht besser, aber länger kann. Stimmt, Ovomaltine. Ovo. Ovo Crunchy Cream Brotaufstrich. Mach ihn auf und gib mir einen Löffel und 30 Minuten. Und ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber früher gab es davon eine deutsche, eine schweizerische und eine internationale Mischung und die internationale war papsch süß. Und die eher schweizerische, die man auch im Süddeutschen dann häufig kaufen konnte, war so ein bisschen herber. Okay, also so ein bisschen dunklere Schokolade quasi auch. Weniger Zucker drin tatsächlich einfach. weil das dann doch eher diesen malzigen Geschmack hat. Das ist ja der Witz, dass da auch Malz drin ist und das für den internationalen Geschmack. Sie haben sich wahrscheinlich angeschaut, wie gut sich Marmite international verkauft und naja, entschlossen, wir machen in unser Zeug mehr Zucker rein. Gut, was wissen wir noch über die Schweiz? Wir wissen noch, dass sie das Schweizer Taschenmesser erfunden haben. Ja. Ja. Hattest du eins? Hast du eins? Ich habe tatsächlich eins irgendwo in meinem Rucksack, glaube ich, tatsächlich drin. Das verstößt wahrscheinlich gegen die Beförderungsbedingungen des VVS, aber ich müsste irgendwo ein Taschenmesser in meinem Rucksack haben. Hat das eine Nagelfeile? Nee, das ist ein ganz klassisches, es hat eine Klinge und ich glaube einen Korkenzieher. Ja, ich habe mich immer gefragt, so diese Korkenzieher ist zum Beispiel die Hölle. Allerdings, ich habe tatsächlich, während ich diesen ganzen Korkenzieher-Ding damals benutzt habe als Jugendlicher, da hatte ich noch keine Ahnung, wie ein Kellnermesser funktioniert, da habe ich mich nie gefragt, ob möglicherweise beim Schweizer Taschenmesser die Funktion des Korkenziehers auch mit Kellnermesser in Querfunktionen funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Es gibt, glaube ich, tatsächlich die wirklich hochwertigen haben den entsprechenden Nupsi, um es auf den Rand zu drücken. Ja, wie gesagt, damals, als ich mal ein Schweizer Taschenmesser mal besaß, ich habe ja keins mehr, hatte ich damals, wie gesagt, nur diesen Korkenzieher und ich habe aber da nicht, damals noch keine Ahnung gehabt davon, wie ein Kellnermesser funktioniert, leider. So, ja, mittlerweile weißt du es. Ja, wir hatten halt ungarische Mädchentraube, die hatten einen Schraubverschluss. Träumchen. Habt ihr keine Schweizer Weine getrunken? Schweizer Weine, genau. Es gibt Gerüchte halber Weinbau in der Schweiz. Aber auch nur Gerüchte halber. Ich glaube, über die Grenze ist nie welche rübergeflogen. Hätte ja sein können. Das ist ja wie bei euch im Ruhrpott, da ist ja auch kein Wein reingeflogen. Da gab es ja so viel Bier. Genau, ja. Und Kölsch. Ja, dafür haben wir ja knapp südlich unser Weinbaugebiet, quasi. Ja, die Pfalz. Mosel, Saar, Ruhr. Ja, und die Pfalz. Ja. Gut, und was natürlich die Schweiz, das darfst du jetzt noch erklären. Du erklärst jetzt noch bitte erstens den Schweizer Bahntakt und natürlich das Schweizer Uhrwerk. Und ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss und viel Spaß beim Impulsreferat Schweizer Uhrwerk und Bahn vom Professor Dr. Zeilenende. Tschüss. Schweizer Bahn, nicht nur die Schweizer Bahn, sondern auch die Busverbindungen dazu funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk. Da greift alles ineinander und es funktioniert reibungslos. Und einmal in der Stunde schreit der Kuckuck und damit tschüss.